Der Begleiter eines jeden wird vom Portemonnaie entschieden. Der eine hat's, der andere nicht. Und will der Beutel nicht gegeben, muss er halt von anderen nehmen. Schmeckt zwar scheiße, doch was soll's. Der Traubensaft in Tetrapack und nicht aus jedem Holz. Wir saufen dunkel und dunkel. Erfüllt er dennoch seinen Zweck? Tief Luft geholt, falsch angesetzt, provoziert verdreht, Schluckreflex. Schmeckt zwar scheiße, doch was soll's. Der Traubensaft in Tetrapack und nicht aus edlem Holz. Delikate Weinverschnitt von Traube und Sulfit.